dieses Europa ist ein Projekt der Zerstörung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. Ein Projekt zur Zerschlagung von Arbeitnehmerrechten, ein Projekt zur Senkung von Löhnen und Renten. Und es ist ein Projekt von Deutscher Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley zur Ausplünderung der europäischen Steuerzahler. Bin casa contrabanda, 94.4 FM, del Vial de Barcelona. Hallo, hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM auf 91.4 FM. Wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Seid herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 15. Dezember 2012. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer euer Detlef Jesgatz und auch ich, Viktoria. Viktoria Rode, guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt ist der Winter da. Es war diese Woche recht kalt. Heute Nacht hat der Wind das Laub von den Bäumen gerissen und einige Blumentöpfe von den Balkonen auf die Straße geworfen. Es gab Leute, die haben mir gesagt, sie konnten heute Nacht nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe sehr gut geschlafen. Toll. Heute wieder jede Menge Interessantes, Hörenswertes auf dem Programm. Musik, Thema Geschichte, Aktuelles aus der Politik und jede Menge Kultur. Niemandsland. Dann natürlich die traurige Nachricht, die uns alle geschockt hat. Ein erneutes Schulmassaker in den USA. Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut hat die Polizei mittlerweile den Täter identifiziert. Der 20-jährige Sohn einer Lehrerin. Er hatte 26 Menschen und anschließend sich selbst getötet. Präsident Obama reagierte geschockt und sprach von einer heimtückischen Tat. Wir kennen alle die Geschichten, die in den USA rund um diese Schulmassaker sich abspielen, die Dramen. Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, haben den Film Bowling for Columbine von Michael Moore gesehen, wo Michael Moore die Mikros und die Kamera dahin richtet, wo die offiziellen Medien nicht hingehen, die Leute interviewt und einen Finger in die Wunde legt. Die Wunde ist das Waffengesetz in den USA. In keinem Land ist es leichter, an Waffen ranzukommen für Jugendliche als in den USA. Dann neue Musik hier auf dem Niemandsland Plattenteller. Da drehen sich einige Scheiben. Im Moment läuft Olivia Truma Trio nach Norden. Die Platte ist nicht neu, die ist von 2006, aber neu für uns hier im Niemandsland. Wir haben sie noch nicht vorgestellt. Wir hatten spätere Alben von Olivia Truma schon gespielt. Dieses noch nicht. Das habe ich am Donnerstag mir in der Mediathek hier im Goethe ausgeliehen. Dann gibt es Musik auch aus Köln, aus Kölle. Da gibt es eine Gruppe, die ist sehr schräg, die heißt Schräfpunk live in Köln. Das riecht verflixt gut nach einer eigenen Musikrichtung, die da kreiert wurde. Und Blues Forever, Emil Mangelsdorf Quartett. Also für die Jazzfreunde, die kommen heute auf ihre Kosten, gibt es da einiges. Dann hat niemand geringerer als ein, wie soll man ihn nennen, als ein Schnulzensänger. Der hat Geburtstag. Es handelt sich um Herrn Max Raabe, der mit seinem berühmten Palastorchester ja schon um die Welt getingelt ist. Und wir werden gleich ihm eine kleine Würdigung darbringen und etwas aus seinem Leben erzählen und über ihn, aber zuerst einmal ein Lied von ihm. Die Männer sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann liegt, wird bald belehrt. Für einen richtigen Mann gibt es keinen Ersatz. Wenn wir auch groß tun und mächtig schreien, in euren Armen sind wir doch ganz klein und gehen auf all eure Wünsche ein. Und keine andere Frau hat im Herzen mehr Platz. Wer darauf verzichten will, die tut mir furchtbar leid. Ich weiß, manche denkt sich still, hätte ich erst einen Mann so weit, ja. Die Männer sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann lebt, wird bald belehrt. Für einen richtigen Mann gibt es keinen Ersatz. Schon zu Adams Zeit im Paradies war Liebe ein Problem. Die gute Eva, die erfuhr's als erst einst am eigenen Leib. Waren auch die Folgen für die beiden damals gar nicht angenehm. So fühlte Eva doch sofort, die Liebe ist nicht nur ein Zeitvertreib. Nein, die Männer sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann lebt, wird bald belehrt. Für einen richtigen Mann gibt es keinen Ersatz. Wenn wir auch groß tun und mächtig schreien, in eurem Arm sind wir doch ganz klein und gehen auf all eure Wünsche ein. Und keine andere Frau hat im Herzen mehr Platz. Wer darauf verzichten will, die tut mir furchtbar leid. Ich weiß, manche denkt sich still, wenn ich erst einen Mann so weit mehr. Die Männer sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann lebt, wird bald belebt. Für einen richtigen Mann gibt es keinen Ersatz. Wenn man zu Beginn der 90er durch Berlin schweifte abends an einem schönen Frühlingsabend, dann konnte es passieren, dass aus irgendeiner der Kneipen eben die Musik der 20er und 30er Jahre erklang. Retro war angesagt, Max Rabe war angesagt mit seinem Palastorchester. Max Rabe wird natürlich 50 zum Geburtstag, alles Gute Max Rabe. Eigentlich sieht Max Rabe aus, als könne er niemals älter werden. Der sah ja schon als Jugendlicher relativ alt aus. Aber jetzt, als älterer Herr, sieht er wieder jung aus. Das ist der Vorteil von oft von jungen Leuten, die älter aussehen. Jetzt hat der erfolgreiche Schlagersänger ein halbes Jahrhundert geschafft. Ich habe hier eine schöne Hommage auf der Deutsche Welle-Seite gefunden. Da lese ich mal ein paar Abschnitte daraus vor. Max Rabe wirkt wie aus der Zeit gefallen. Blasierter Blick, pomadiges Haar, Frack mit Fliege. Auch seine Lieder aus den 20er, aus den goldenen 20er Jahren sind reichlich retro, so heißt das heute. Und doch schafft es der Berliner Bariton mit einer besonderen Mischung aus Steifheit, Charisma und leiser Ironie, das Publikum zu begeistern. Die Tourneen mit seinem Palastorchester sind im In- und Ausland regelmäßig ausverkauft. Sein letztes Album, Küssen kann man nicht allein, gewann Platin. Von der Träume muss mein Leiden schwinden, wird mein kleines Zimmer zum Palast. Was ist das Leben, wenn du mich nicht liebst? Was kann's mir geben, dass du mir... Max Rabe heißt eigentlich Matthias Otto. Jawohl, er hat einen Nachnamen, der auch Vorname ist. Wie Max Rabe zur Musik kam, weiß er selbst nicht so genau. Zitat: Ich habe schon angefangen zu singen, als ich Messdiener in Westfalen war und bei den Pfadfindern, erzählt er. Wenn es da so bunte Abende gab, habe ich den Zylinder meines Vaters rausgekramt und losgelegt. Während seines Gesangsstudiums in Berlin gründete er 1986 mit 12 Freunden von der Musikhochschule das Palastorchester, das sich in den Folgejahren von einem Berliner Geheimtipp zum international anerkannten Show-Event entwickelte. Dein Mund einmal wird's ein. Höhepunkte sind eine Tournee nach Israel übrigens und ein umjubelter Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall. Der Ritterschlag für jeden Musiker. Dass du mir nicht gibst, ich brauch nichts anderes, um glücklich zu sein. Seinen Durchbruch feierte der staatlich geprüfte Opernbariton 1992 mit dem selbstkomponierten und elegant vorgetragenen Lied »Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich«. Davon abgesehen, dass er ab und zu mal was selbst komponiert, konzentriert er sich auf die Schlager der 20er und 30er Jahre, die durch die Comedian Harmonists berühmt wurden. Durch seinen unterkühlten, staubtrockenen Vortrag gewinnen Evergreens wie »Der kleine grüne Kaktus« oder »Irgendwo auf der Welt« einen ganz neuen Witz. Was ist das Leben, wenn du mich nicht liebst? Was kann's mir geben, das du mir nicht gibst? Ich brauch nichts anderes, um glücklich zu sein, als dich allein. Mehr als 500 Stücke hat das Orchester inzwischen im Repertoire. Viele auf Flohmärkten oder in Archiven entdeckt. Dazu kommen die neuen Songs, die er mit Annette Humpe und dem Klavierspieler Christoph Israel entwickelt hat. Max Rabe und sein Ballastorchester. Dort nur eine, die einst ich heiß geliebt. Täglich wird die Sehnsucht toller, rast in mir wie ein Zyklon. So was nennt man Tropenkoller, ich glaub, ich hab ihn schon. Unter den Pinien von Argentinien habe ich mich so in dich verliebt. Und bei den Bananen begann ich schon zu ahnen, dass es keine größere Liebe gibt. Unter den Zypressen habe ich mich vergessen und ich habe zärtlich dich umfasst. Und bei den Kakteen ist es dann geschehen, dass du meinen Kuss erwidert hast. Unter den Zypressen hab ich mich vergessen und ich habe zärtlich dich umfasst. Und bei den Kakteen ist es dann geschehen, dass du meinen Kuss erwidert hast. Oh. Aus der Lecke. Danke. Ja, im Duden gibt es 6 mausetote Wörter. Da gibt es Wörter wie Abgängsel, Abbreviator, Beleibzüchtigen, Bedelometer, Achtung, ich spreche es wirklich richtig aus, Bedelometer. Dann gibt es Wörter wie Selbstwählferndienst, das ist ein Wort, das ist mausetot. Und dann gibt es ein Wort, das heißt Pomadenhengst. Und Pomadenhengst ist laut Duden ein Wort, das nicht mehr gebraucht wird, das ist mausetot. Und Pomadenhengst ist auch Max Rabe. Wenn man ihn anschaut, er hat immer frisch gestrichenes Pomade-Gel im Haar und blickt immer in die Kamera, als würde er 70 Jahre zwischen sich und der Kamera haben. Max Rabe. jetzt? Mutter, wer bestimmt das? Hast du dich mal gefragt, was Peter und ich so machen? Nachts, wenn wir unterwegs sind. Er geht plakatieren. Oder nicht? Wie, was macht ihr denn dann? Wir fahren durch die Gegend und gucken uns Villen an. Und wenn uns eine Villa besonders gut gefällt, dann gucken wir sie uns genauer an. Und was passiert dann? Dann macht ihr ein paar schöne Fotos und klebt ihr im Album. Oder was? Dann verarschst du mich wieder. Wir brechen dann da ein. Und der Witz an der Sache ist, wir brechen ein, aber wir klauen nichts. Wir verrücken nur die Möbel. Und hinterlassen eine Botschaft. Entweder die fetten Jahre sind vorbei oder sie haben zu viel Geld. Die Erziehungsberechtigten. Das war die Stimme von Herrn Daniel Brühl. Genau. Ich erinnere mich, in der allerersten Sendung, als ich hier war, hast du mich ja mal gefragt, mit wem ich gerne einen Abend verbringen würde hier. Und da habe ich Daniel Brühl gesagt, weil ich finde, er ist wirklich ein toller Schauspieler und ein interessanter Mann. Deswegen erzähle ich ganz kurz ein bisschen was über ihn. Und zwar, sein voller Name ist Daniel César Martín Brühl González Domingo. Er wurde hier 1978 in Barcelona geboren. Lebt zeitweise in Berlin und Barcelona, wuchs aber in Köln auf. Mit 8 Jahren gewann er schon einen Vorlesewettbewerb und kam so zum WDR-Hörfunk. Daraufhin folgten dann einige Hörspiel- und Synchronsprecherrollen und somit auch später erste TV-Arbeiten. Sein erster Kinofilm war Schlaraffenland 1998 und international bekannt wurde er durch die Hauptrolle in Goodbye Lenin 2003. Den Film habe ich selber auch mehrmals gesehen, hatte den auch auf Videokassette und finde den ganz toll. Für diesen Film dieser Film hat auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Hier in Spanien hatte er einen sehr großen Erfolg mit dem Film Salvador, der Kampf um die Freiheit. Das war 2006, da hatte er die Titelrolle und dies war einer der größten Publikumserfolge des spanischen Filmjahres 2007. Dort spielt er einen Widerstandskämpfer gegen das Franco-Regime und dieser Film erhielt Spaniens höchste Filmauszeichnung Goya, den Goya. 2009 spielte er in Inglourious Basterds die Rolle des als deutschen Kriegsheld und für seine Hauptrolle im spanischen Science-Fiction-Drama Eva erhielt er 2012, also dieses Jahr, hier in Spanien auch mehrere Filmpreisnominierungen. Was ich ganz interessant finde, Daniel Brühl hat ja hier, ich glaube, er wohnt hier in Gracia, hat hier eine Wohnung und in Berlin-Kreuzberg hat er eine Tapas-Bar namens Raval. Und dort hat er auch ein kleines Interview gegeben, da habe ich eins im Internet gefunden, wo er davon spricht, wie gerne er immer wieder hierher kommt. Also als Kind ist er auch immer schon nach Barcelona gekommen, hat hier Urlaub gemacht und hier seine Familie besucht. Und er sagt, Barcelona gibt ihm immer wieder Energie und Kraft. Er liebt und hasst diese Stadt aber. Er meinte, dass ihm der Lärm und dieses Treiben hier manchmal auch ganz schön negative Einflüsse geben würde und dass er dann wiederum gerne in Berlin-Kreuzberg ist, in seinem Viertel, wo es dann im Vergleich zu Barcelona etwas ruhiger zugeht. Jetzt ist es so, dass trotz der Ruhe immer mehr junge Spanier nach Berlin ziehen, um einen Job zu suchen. Und da sagt er, ja, das ist schon krass, auch weil Berlin nicht gerade das Eldorado für die Jobsuche ist. Als ich hergezogen bin, kannte ich hier kaum Spanier. Jetzt hört man Spanisch und Katalanisch in jedem Café. Auch in meiner eigenen Bar bekomme ich das ganz stark mit. Das ist für mich zwar schön, weil ich die Sprache sprechen kann und man zusammen die Spiele des FC Barcelona guckt. Es hat aber diesen traurigen Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit unter jungen Leute. Daraufhin wird er gefragt, wie erleben Sie die Krise, wenn Sie in Barcelona sind? Und er sagt, im Stadtzentrum kriegt man wenig davon mit. Die teuren Lokale sind immer noch voll, weil es viele reiche Touristen gibt, die sich das leisten können. Sobald man aber an den Stadtrand kommt oder in die Dörfer fährt, sieht man normale Menschen, die in Müllcontainern rumwühlen oder am Supermarkt für Reste anstehen. Das sind sehr dramatische Bilder, die man früher nicht gesehen hat. Das kennen wir ja auch hier aus dem Alltag. So, und der Daniel Brühl hat ein Buch geschrieben, Das ist Mitte September im Handel erschienen und heißt Ein Tag in Barcelona. Ich lese ganz kurz was zu dem Inhalt vor. Einen ganzen Tag wandert Daniel Brühl durch seine Heimatstadt Barcelona. Vom Tibidabo, Barcelonas Hausberg, über die von den Touristen heimgesuchten Ramblas bis zu seinem lauschigen Lieblingsviertel Gracia. Dabei begegnet er Fußballstars des FC Barcelona und lustigen Gemüsehändlern. Er erinnert sich an seinen knorzigen andalusischen Opa, der Stierkampfreporter war, an sommerliche Gelage mit Crema Catalana und an Marie, seine erste Liebe, die er mit einem Sprung vom 5-Meter-Turm beeindrucken wollte. Spazieren, flanieren, feiern, das kann man nirgendwo so gut wie in Barcelona. Eine Hommage an die coole, provinzielle, große, kleine, herrliche Stadt am Meer. Das Buch ist durchgehend vielfarbig illustriert. Daniel Brühl und seine Freunde haben ihre Lieblingsorte in Barcelona fotografiert. Ja, ich finde, das Buch hört sich ganz interessant an und das steht auf meiner Weihnachtswunschliste ganz oben. Gut, hast du schon abgegeben an den Weihnachtsmann? Ja, habe ich schon abgegeben. Na ja, gut, in Deutschland kommt das Christkind hier. Genau. Müsstest du auf die Könige warten, auf den 6. Januar. Ja. Nee, also da habe ich ja Glück. Es dauert jetzt nicht mehr lange, nur noch eine Woche und dann ist es schon soweit. Richtig. Ja. Hey, und wozu? Damit die sich nicht so sicher fühlen in ihren privaten Hochsicherheitszonen. Das ist das gruseligste Gefühl. Du kommst nach Hause und jemand war da und hat dich beobachtet. Und wird dich auch weiterhin beobachten. Warum räumt ihr die Villen dann nicht aus und gibt es alles den Armen? Einbrecher sind ja gewohnt. Nee, die sollen richtig Schiss kriegen. Wenn die nämlich am Bankschalter stehen, flüstert eine leise Stimme: Sie haben zu viel Geld. Sie haben zu viel Geld. Und in dem Moment sind sie ganz alleine. Und dann kann ihnen keiner mehr helfen. Übrigens, für alle Freundinnen und Freunde von Contrabanda FM, heute Abend großes Contrabanda-Fest-Konzert. Heute, 15. Dezember 2012, gefeiert werden die 22 Jahre Contrabanda. Contrabanda ist 22 geworden, der 22. Geburtstag. Wo? Im Reina de Africa. In der Calle Bolivia 10 bis 11, die U-Bahn-Station ist Valcarca. Es geht los mit toller Musik, zum Beispiel Marina Tomás und Laura Tomás. Das sind zwei Liedermacherinnen hier aus Barcelona. Dann die Gruppe Espectres, die machen Rock'n'Roll. Dann El Niño del Parche y Moletita y su obra social. Das ist Rumba-Punk. Dann die Sound Anthony Family, Hip-Hop. Und zwei der weltberühmtesten DJs überhaupt, DJ Jum und DJ Ferry Kuti. Ich sag nochmal die Zeiten. Um 8 Uhr geht's los, heute Abend, 20 Uhr, Marina Tomás und Laura Tomás, Liedermacherinnen. 21 Uhr Espectres, 22 Uhr das Kind mit der Augenklappe, El Niño del Parche. Muss man heute natürlich auch sehr symbolbeladen sagen. Katalanische Polizei schießt mittlerweile im regelmäßigen Abstand Menschen hier in der Stadt das Auge weg. Dann DJ Jam um 23 Uhr. Nein, Sound Anthony Family um 23 Uhr und DJ Jam dann eben in die Nacht rein. Noch einmal die Adresse. Reina d'Africa ist das Lokal. Calle Bolívar. Bolívar, ich habe vorhin irrtümlicherweise gesagt Bolivien, Calle Bolívar, 10, U-Bahn-Station Valcarca. Contrabandafest, jo. Guten Morgen, Werner. Hallo, wie geht's? Guten Morgen. Es geht relativ gut heute. Heute ist wieder ein bisschen wärmer als gestern. Und deshalb bin ich heute auch ein bisschen früher gekommen. Ich gedacht, da lohnt sich's früher rauszugehen auf die Straße. Du bist ja auch mit einem Flachmann bewaffnet hier reingekommen. Ja, weil ich gedacht habe, es ist genauso kalt wie letzten Samstag. Ja. Also Prost allerseits. Ja, Prost. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Ja, gluck, gluck. Schöner Whisky. Schön von innen wärmen. Ja, das gibt dir sowas Cinematografisches, wenn du mir die Bemerkung erlaubst. Das sieht man oft, amerikanische Bullen oder Gangster, wie auch immer. Manchmal kann man die gar nicht unterscheiden. Die sitzen im Auto und trinken aus so einem Flachmann. Mal gucken, ob das wirklich Whisky ist. Also dem Geruch zufolge, ja. Jo, das ist Astrainer. Astrainer Whisky. Wir erzählen doch keine Lügen hier. Ja. Also ich kann es bestätigen. Nichts als die Wahrheit. Genau. Gut, Whisky-Flachmann hier auf dem Tisch. Ja, wir haben schon einige Sachen hier aufs, sagen wir mal, aufs Parkett gebracht. Am Anfang mussten wir natürlich auch mal kurz etwas zu dem Schulmassaker sagen. Wir haben auch Michael Moore erwähnt, Bowling for Columbine. Jetzt schlägt wieder jeder die Hände überm Kopf zusammen und fragt sich, wie konnte denn so etwas geschehen? Wie kann ein junger Mann dazu kommen, 26 andere zu ermorden? Ja, schaut euch den Film Bowling for Columbine an. Da bekommt ihr jede Menge Hinweise, soziologische Hinweise, psychopathische Hinweise, industrielle Hinweise, warum Schulmassaker eigentlich passieren können. Also ich glaube, Psychopathen gibt's überall auf der Welt, ne? Nur, also ich erlaube mir die jetzt eine persönliche Meinung. Ich werde natürlich sofort dafür kritisiert werden, aber ich finde wirklich, dass die nordamerikanische Gesellschaft krank ist. Ne? Also kränker als vielleicht sonst wo auf der Welt, ja. Und oder ein anderes Beispiel, jetzt weniger schwerwiegend, geht doch da vor ein paar Tagen ein frustrierter Fan von Justin Bieber her, der sauer war, dass Justin Bieber seine Mails oder seine Twitter-Geschichten nicht beantwortet. Und dann beschließt er mit zwei Kumpels zusammen, Justin Bieber zu entführen, ihn zu kastrieren und jedes Ei für $1,900 zu verkaufen. Ja? Also solche Sachen passieren da. Ja. Unglaublich. Ja, da muss man sich wirklich fragen, wer gibt diesen jungen Leuten denn die Tipps? Wer gibt ihnen praktisch so Handlungsanweisungen? Jetzt kann man natürlich wieder aufs Internet kommen oder man kann wieder auf Erziehungslücken schließen. Man kann wieder sagen, gut, sie kommen unheimlich leicht an Waffen ran. Der Waffenschrank von Papa steht unten. Die Vitrine, in jedem amerikanischen Wohnzimmer stellt man sich vor, steht eine Vitrine mit Winchester-Gewehren und irgendwelche abgesägten Schrotflinten mit abgesägtem Lauf und Pistolen und alles Mögliche. Ich weiß es nicht, ich glaube, das ist auch ein Vorurteil. Aber das Problem ist eben, dass eine Gesellschaft, in der so laxe Waffengesetze sind und wirklich überall Waffen sind, ist es eben leicht, an Waffen ranzukommen. He introduced the pair to another man, Mark Baines, who sold them a semi-automatic pistol for $500. Es gibt zum Beispiel Läden an der Grenze zu Mexiko, wo jeder reingehen kann und kann sich ein Gewehr kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Man braucht noch nicht mal einen Waffenschein in den USA. Und man weiß eben, wer ein Gewehr hat, der benutzt es auch, früher oder später. Um die Freiheit zu verteidigen. Ja, seine Freiheit. Die subjektiv empfundene Freiheit, die gefühlte Freiheit, das ist eben das nächste Problem. Wo fängt deine Freiheit an und hört die Freiheit des anderen auf? Wo fühlt man sich bedroht? In einer Gesellschaft, wo man weiß, andere haben Waffen, andere gucken dich böse an. Bis sich da jemand bedroht fühlt, ist es wahrscheinlich nur ein Augenblick. Jeder kann sich irgendwann bedroht fühlen und ehe der andere dir was tut, schießt du schon mal vorsichtshalber los. Nach dem Motto der US Marines, erst schießen, dann fragen. Wir haben hier aus dem Film von Michael Moore das Columbine High School Massacre, das Massaker an der Columbine High School. Es gibt hier die Biografien der Jungs. Das sind ganz nette Jungs, ganz nette Nachbarjungs, blond, blauäugig, der eine. Der schaut ganz freundlich in die Kamera. Mama hat ihm gerade einen leckeren Apfelkuchen gemacht. Und jetzt sind sie schon im Wald mit Pistolen machen affige Gesichter und ballern in der Gegend rum, üben schon mal. Und irgendwann gibt's dann auch den Knacks in der Biografie vielleicht, wo sie dann sagen, jetzt muss ich mich rächen. Die Welt hat mir Unrecht angetan, mein Lehrer hat mir schlechte Noten gegeben und jetzt werde ich mich rächen. Vorbilder gibt's genug. Ja, und dann gibt's die anderen, die hast du vorher schon mal erwähnt, wo du das Beispiel von der katalanischen Polizei gesagt hast, die den Leuten bei Demonstrationen das Auge ausschießen. Aber von der gleichen Seite gibt's auch Leute, die schießen gar nicht mit Gummi geschossen, sondern direkt mit Pistolen. Und weil du schon angekündigt hast, eine Geschichte für heute Abend, also dieses 22-jährige Jubiläum, Geburtstag von Radio Contrabanda, will ich gleich auch noch eine Ankündigung machen, auch für heute und zwar schon vorher um 17.30 Uhr. 20 años sin Pedro, Pedro Alvarez. Also das Folgendes passiert, genau vor 20 Jahren geht er zusammen, ein 20-jähriger junger Mann mit seiner Freundin, in Hospitalet über die Straße, ich glaube sogar über einen Zebrastreifen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und da kommt ein Auto um die Ecke und fährt also fast seine Freundin an. Ja. Er dreht sich um, beginnt zu schreien, das Auto bremst, der Fahrer steigt aus. Dann schreien sie sich gegenseitig an, der Fahrer geht zurück zu seinem Wagen, holt eine Pistole raus und drückt dreimal aus nächster Nähe ab und eine Kugel in den Kopf und er ist sofort tot. Ja. Und danach steigt er wieder in das Auto und fährt weiter. Dann wird relativ schnell bekannt, dass der Fahrer ein Polizist war von der Policía Nacional und zwar ebenfalls in Begleitung von einer Frau, die saß mit ihm im Auto. Und dann wird er ein paar Tage später festgenommen, aber 3 Tage später schon wieder freigelassen. Es wird keine Anklage erhoben, die Beweislage sei nicht eindeutig. Ja. Und es gibt also Ballistikproben, ja, die sagen, dass er das war. Das Auto ist identifiziert, es gibt Zeugen, also angefangen von seiner Freundin, ne, die den Polizisten bei einer Gegenüberstellung wiedererkannt hat. Dann gibt's 3 junge Leute, die in dem Moment, die waren in der Kneipe, in dem Moment, wo die Schüsse fallen, gehen sie raus und gucken sich die Szene an. Diese 3 wurden nie vernommen von der Richterin. Und also wirklich seither, alle Institutionen und Behörden haben nichts anderes getan, als die Ermittlungen zu verschleppen und zu sabotieren. Die Generalitat, die Rathäuser, sowohl hier wie auch in Hospitalet, Richter, Staatsanwälte, alles wird getan, um die Aufklärung zu verhindern. Ja, und die Familie versucht natürlich immer weiter, dass dieser Mann vor Gericht gestellt wird, ohne Erfolg bis jetzt. Und die Familie und die Freunde, die gründen auch so ein Unterstützungskomitee, denunzieren alle Unregelmäßigkeiten, die da vorgekommen sind und versuchen, das Verfahren wieder in Gang zu bringen. Jetzt bekommen diese Leute anonyme Anrufe und werden bedroht, dass sie ihre Aktivitäten einstellen sollten. Und also das ist der Zustand unserer wunderschönen Demokratie hier. Also man braucht sich nur mal vorzustellen, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn Pedro Alvarez den Polizisten erschossen hätte, ne, da wären nicht 20 Jahre und nicht 20 Tage vergangen, nach 2 Stunden maximal hätten sie ihn verhaftet und gefoltert und überführt. Ne. Und aber so ist es eben, ne? Bei denen auf deren Seite, da geht's dann nur noch drum, zusammenzuhalten, sich gegenseitig zu decken, die Sachen unter den Teppich zu kehren, zu lügen, Chorgeist und Staatsräson. Ne? Und aus den gleichen Gründen erlaubt dann die Polizeiführung weiterhin, dass sich die Polizisten ihre Identifikationsnummer verdeckt tragen. Aus den gleichen Gründen werden die Folterer in Uniform von der Regierung, wenn sie denn überhaupt mal verurteilt werden, sofort wieder begnadigt. Und aus den gleichen Gründen lügt der Polizeiminister in der Öffentlichkeit und im Parlament, wie wir es jetzt wieder gesehen haben bei unserem Innenminister hier bei Felipe Putsch. Und jetzt also zum 20. Jahrestag von diesem Vorfall gibt's heute Nachmittag eine Kundgebung, eine Protest- und Solidaritätskundgebung um 17.30 Uhr am Plaza Universidad. unter dem Motto 20 Jahre ohne Pedro. Also vielleicht ist es doch noch irgendwie zu schaffen, dass die Sache nicht verjährt, weil was jetzt bald passieren kann. Und dann hätten sie eben gewonnen, die andere Seite. Klassischer Fall von vertuschter Polizeigewalt, von einem vertuschten Staatsmord, wenn man das so nennen darf überhaupt, von einem Staatsdiener, der sich erlauben darf, einen Unschuldigen abzuknallen, niederzuschießen. Es ist Gott sei Dank nicht die Regel, das muss man auch sagen, aber wenn es passiert, dann ist das Opfer natürlich tot, die Angehörigen werden verhöhnt und wie gerade auch geschildert wurde, sogar noch bedroht, wenn sie versuchen, ihr Recht einzuklagen in einem Justizsystem, das nur manchmal und je nachdem funktioniert. Dass ein Parksünder gnadenlos verfolgt, aber einen Mörder in Uniform laufen lässt. To everyone out there, midnight listeners, you're listening to Niemann's Land 91.4 FM Contrabanda, Barcelona, a free voice in a world of little freedom. Die Regierung hat sich zurückgezogen. Die japanische Armee steht vor den Toren Nankings. Ich muss sofort nach Berlin zurückkommen. Euer Opfer. Wenn die Kinder den Winter überlebt. Es tut mir. An einem 13. Dezember, es war im Jahr 1937, fand das berüchtigte Massaker von Nanking statt, begangen von japanischen Soldaten. John Raabe ist in China noch heute einer der bekanntesten Deutschen. Der Kaufmann war in den 1930er Jahren Repräsentant der Firma Siemens in der ehemaligen chinesischen Hauptstadt Nanking. Nach der Einnahme der Stadt durch japanische Truppen am 13. Dezember 1937 tat er sich als Leiter einer internationalen Sicherheitszone hervor, in der 250.000 Menschen zeitweilig Flucht vor Massakern der japanischen Soldaten fanden. In China wird Raabe, der NSDAP-Mitglied war, als der deutsche lebende Buddha verehrt. In den USA nannte man ihn später den Oscar Schindler Chinas, weil er mit viel Courage wohl tausende Chinesen vor dem Tod rettete. das Massaker von Nanking während des japanisch-chinesischen Krieges 1937 bis 1945. Sehr neutral ausgedrückt übrigens, man kann nicht sagen japanisch-chinesischer Krieg, man muss sagen, während des japanischen Überfalls auf China, ist eines der größten Kriegsverbrechen der Geschichte. In wenigen Wochen wurden 300.000 chinesische Kriegsgefangene und Zivilisten grausam umgebracht. Dazu wurden etwa 20.000 Mädchen und Frauen systematisch vergewaltigt. Als Rabe nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1938 von den Verbrechen berichten wollte, stellte die Gestapo ihn natürlich kalt. Schließlich war Japan ein Verbündeter. Was wir also gerade gehört haben, hier kann man durchaus eine Parallele ziehen. Der Polizist, der hier in Hospitalet 1992 einen jungen Mann auf der Straße abknallt, einfach nur wegen eines bösen Blicks. Dieser gleiche Polizist würde natürlich in Nanking, wenn er eine Uniform anhätte und würde entsprechend in eine fremde Stadt geschickt, wahrscheinlich genauso kaltblütig an jedem Massaker und an jeder Vergewaltigung teilnehmen. Ob das nun die Natur des Menschen ist, weiß ich nicht, aber eins ist es, die Natur der Uniformen und der Staaten. Alles krieg ich alleine hin, ihr staunt, wozu ich fähig bin, und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meinen eigenen Poker- und Psychoanalysestund, trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor, besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen, kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen, reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir auch die Beichte ab. Doch gibt's nen Punkt, an dem ich scheiter, da kämen auch andere nicht weiter. Küssen kann man nicht alleine, und ich sag dir auch den Grund. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Allein ist das unmöglich, ich weiß genau, das geht nicht. Versuche enden kläglich, das ist nur vertane Zeit. Ich müsste mal agieren und endlich kapieren, da hilft kein Meditieren. Küssen kann man nur zu zweit, ich wäre dazu bereit. Habe mich sehr gut im Griff, bin mein Captain und mein Schiff, gerate ich auch mal in die Miesen, führe ich mich aus allen Krisen, spioniere mich selber aus, stell mich ein und schmeiß mich raus, ich fahre mir hinten rein, hau mir danach aufs Nasenbein, ich lese mir aus der Hand und klatsch mich an die Wand, ich lach mich aus und lüg mich an, das ist es, was ich sehr gut kann, nur küssen kann ich nicht alleine, und ich sag dir auch den Grund. Küssen geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch ich einen anderen Mund. Du bist gerade hier, wie wär's, wenn ich mit dir die Sache mal probier? Küssen kann man nur zu zweit. Ich glaub, dass du Bescheid weißt. Die Lösung klappt zu zweit meist. Wenn man sich auf die Couch schmeißt, ist der Weg zum Kuss nicht weit. Ich wär dazu bereit. Max Rabe, um dieses harte Thema, das wir vorhin hatten, zu brechen, mit seinem scherzhaften Lied Küssen kann man nicht alleine. Niemandsland ignoriert und kaum noch akzeptiert. In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war, warst du Gewalt und dich so voller Hass. Wir kamen jahrelang überhaupt nicht klar. Ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst. Heute merke ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin. Zum Glück war es damals nicht zu spät. Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich gelegt. Das ist alles so lange her, so unendlich weit weg. Doch es fällt mir nicht schwer, mich zu erinnern, wie es beim letzten Mal war, als wir uns noch sahen, da draußen vor der Tür. Man sagt, und ich weiß jetzt, dass es stimmt, dass es viele Freunde doch nur einen Vater gibt. Und heute, wo du weit weg bist, kann ich dich langsam so viel besser sehen. So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst. Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück. Das ist alles so lang vorbei, doch die Bilder dieser Zeit, sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit, und es ist Ewigkeiten her, da draußen vor der Tür. Und ich habe kapiert, dass ich dich nie, niemals verliere. Doch obwohl du mir bleibst, fehlst du mir sehr. Ich gehe mal davon aus, dass diese stockende Musik normal ist. Ich nehme an, das gehört zum Lied, oder? Ja, genau. Gut. Das ist so der Stil des Sängers. Und das Lied ist im Moment in Deutschland besonders bekannt, und zwar Easy von Crow. Crow heißt eigentlich Carlo Weiber und ist deutscher Rapper, Sänger, Produzent und Designer. Er selber bezeichnet seine Musik als eine Mischung aus Rap und Popmusik. Und er begann schon im Alter von 10 Jahren Musik aufzunehmen. Im Februar 2011 veröffentlichte er sein Mixtape Meine Musik. Das Markenzeichen von Crow ist seine Panda-Maske. Die trägt er oft bei seinen Auftritten oder auch in Videos. Easy hat er im November 2011 veröffentlicht und das ist, wie gesagt, sein größter Erfolg. Mitte Mai 2012 hatte er bei YouTube oder hatte dieses Video schon über 16 Millionen Aufrufe. Und man kann das Mixtape Easy kostenlos herunterladen auf der Homepage des Labels Chimperator Productions. Easy ist auf Platz 2 der deutschen Singlecharts gelandet und hat die Auszeichnung Goldene Schallplatte im Juni 2012 bekommen. Seit dem 1. Oktober ist er auf Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter dem Motto, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist ein bisschen komisch, Raub. Raub 2012, und zwar ist Raub die Abkürzung von Rap und Popmusik. So, und ein Lied, was mir besonders gut gefällt, ist Einmal um die Welt Und das können wir jetzt vielleicht im Anschluss direkt mal hören. Machen wir. Wir lassen das zu Ende spielen und dann bringen wir direkt im Anschluss das nächste. Jo. Da sieht man mal wieder den Unterschied zwischen Victoria auf der einen und uns auf der anderen Seite. Das ist eine Generationenfrage. Wenn du früher Easy gehört hast, hast du nicht an so einen Menschen, so einen Sänger gedacht, sondern an Easy Rider. Ne? Genau, oder so, Easy Living oder Easy Going. Jack Nicholson, Dennis Hopper, Peter Fonda. So ändern sich die Inhalte auch von Worten, für was sie bedeuten. Jo, so ist es. Easy. Ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, in der die Anglizismen praktisch so erdrückend sind. Ich habe da auch immer noch eine Platte hier, eine CD in der Hinterhand über die Verdänglichung der deutschen Sprache. Da kann man gar nicht genug drüber erzählen und reden. Aber gut, bringen wir unseren Herrn Kroh jetzt mit dem zweiten Lied. Einmal um die Welt heißt das, ne? Ja, genau. Sag's nochmal. Ich hatte dein Mikro zu. Genau. Einmal um die Welt. Gut. Los geht's. Champagner oder Shampoos, Baby, ich erfüll dir wirklich jeden Wunsch mit Handkuss. Frühstück in Paris und danach shoppen auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in L.A. Also pack dir deine Zahnbürste ein, denn ab heute bist du mehr als an nur einem Ort daheim. Mit meinem Babe in der Hand und nem Safe an der Wand können wir tun, was wir wollen, und das Leben ist noch lang. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Und sie will Pelz tragen und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte, denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nimasland de Radio Contrabanda. Fast untergegangen wäre diese Woche. Ich saß im Bus, hol mir diese Gratiszeitung an Fabra y Puig. Der Kellner schwenkt die schon, wenn ich vorbeikomme, weil der lockt natürlich auch die Leute mit der Gratiszeitung in seine Kneipe, in seine Bahnhofskneipe. Und die große Top-Meldung, das war gestern Mittag, war, dass in wenigen Jahren 40% der Spanier arm sein werden. Arm heißt, nichts sich erlauben können. Vielleicht sogar betteln, bettelarm. Was sagen wir dazu? 40% der Spanier werden arm sein. Ja. Die Regierung hat dazu keine Stellung genommen bis jetzt. Aber der Papst. Also manchmal, wenn man sich diesen Typen so anhört, dann, gerade jetzt vor ein paar Tagen hat er gesagt, die Abtreibung, das Recht auf Abtreibung und die Euthanasie und die Tatsache, dass jetzt Homosexuelle heiraten können, was bewirkt das? Das gefährdet den Frieden, sagt unser Papst. Also dann denkst du natürlich, dieser arme Hund da, der ist jetzt schon chocheando, wie man sagt auf Spanisch, ne? Hat sie nicht mehr alle beisammen. Aber dann sagt er doch mal wieder zwischendurch auch was Vernünftiges. Und also er hat genau weist darauf hin, auf diese Armutsgeschichte. Und wie du sagst, das kam jetzt auch gestern oder vorgestern raus, dieser Bericht von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, also wie Caritas oder Intermon, Oxfam, UNICEF, Medicos del Mundo und so weiter. Und die sagen, dass diese Austeritätspolitik zu einer absoluten Verarmung der Bevölkerung führen wird, und zwar für viele Jahrzehnte. Also das genau in Spanien, also bis zu 40% total verarmen. Und dann sprechen wir auch über mögliche Auswege, also theoretische Auswege innerhalb dieses kapitalistischen Systems, wären dann Steuerparadiese abzuschaffen oder mindestens das einzuschränken, diese Geschichte, eine progressive Besteuerung der Bevölkerung, der Einkommen, die internationalen Finanztransaktionen zu besteuern und einfach ernsthaft vorzugehen gegen Leute wie unseren lieben Gerardo Díaz-Ferrán, der also zum Beispiel im Jahr 2009 noch Vermögen erklärt gegenüber dem Finanzamt von 93 Millionen. Aber dann bei der Steuererklärung muss er nichts zahlen und kriegt nichts zurück. Er macht die zusammen mit seiner Frau. Ja, also solche Sachen werden geduldet über Jahre, Jahrzehnte hinweg, sowohl von der sozialistischen Regierung wie auch von der rechten PP-Regierung. Die heißen übrigens, diese Leute heißen übrigens Steuerzwerge und Einkommensgiganten. Das sind Steuerzwerge. Sehr schön. Wir sind Steuerriesen und die sind Steuerzwerge. Ja, aber dass auf diese Art und Weise, wie diese Nichtregierungsorganisation vorschlagen, vorgegangen wird gegen das Phänomen, dass das passiert, das brauchen wir also nicht zu befürchten. Da warten wir ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten drauf. Alle machen das Gleiche, ne? Die Sozialisten wie die Rechtskonservativen in Spanien und auch hier in Katalonien. Das Erste, was sie machen, ist Vermögenssteuer praktisch auf null zu reduzieren, genauso wie die Erbschaftssteuer, ne? Und die Politiker, sie verstehen sich eben nicht als die Vertreter der gesamten Bevölkerung, die vertreten die Interessen der Reichen und der Superreichen. Zum großen Teil ist es eben ihre eigene politische und soziale Klasse. Und die davon, die nicht dazu gehören zu dieser Klasse, das sind halt die Kriegsgewinnler, die eben versuchen, sich persönlich da noch zu retten. Ne? Und der Ausweg, der uns bleibt, ist wirklich nur Aufstand, Rebellion, die Reichen enteignen, diesem Gesindel wieder das wegzunehmen, was sie uns in den letzten Jahrzehnten geraubt haben. In Deutschland übrigens die gleiche Tendenz, ne, in absoluten Zahlen natürlich noch nicht so krass wie hier in Spanien oder in anderen südeuropäischen Ländern. Und dort in Deutschland sind eben die Verantwortlichen, haben sie auch Namen, Kohl, Schröder und plus die Grünen, heute die Merkel. Ne? Und das sagen nicht nur diese Nichtregierungsorganisationen, wer hat das jetzt auch festgestellt auf einmal? Ne? der das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ja, auch in Deutschland immer mehr Prekarität, immer mehr Unterbezahlung, Billiglöhne, die Reichen immer reichen, die Armen immer armer. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Milliarden von Steuergeldern sind verpufft. Derjenige, der Verantwortung trug, erwies sich als Marionette. Als Puppenspieler agierte ausgerechnet die Sorte Manager, die zuletzt Besserung gelobte, ein Investmentbanker. Was das Handelsblatt über die Verstaatlichung des Energieversorgers EnBW geschrieben hat, gilt leider auch für die Europapolitik dieser Bundesregierung. Sie handeln wie Marionetten, die Puppenspieler sind die Banker und herauskommen Verträge, wo die Bürgerinnen und Bürger über den Tisch gezogen werden, um die Vermögen der Reichsten zu retten und das Spielcasino-Finanzmarkt am Laufen zu halten. Und es ist ja schon verblüffend, wie auf die gestrigen Gipfelbeschlüsse mit einem Kursfeuerwerk der Aktienmärkte reagiert wird. Europa, ich darf das in Erinnerung rufen, sollte einmal ein Projekt des Friedens, der Demokratie und der Sozialstaatlichkeit sein. Eine Lehre aus Jahrhunderten brutaler Kriege und eine bewusste Alternative zu jenem rüden Kapitalismus, der die Weltwirtschaftskrise und blutige faschistische Diktaturen heraufbeschworen hatte. Europa muss seinem Erbe getreu einen neuen Humanismus verkörpern, als Hort der Menschenwürde und der sozialen Gerechtigkeit. Das hat Richard von Weizsäcker einmal gesagt. Das heutige Europa, das Sie jetzt mit dem zweiten riesigen Bankenrettungsschirm und dem Fiskalpakt besiegeln wollen, dieses Europa ist das genaue Gegenteil davon. Dieses Europa ist ein Projekt der Zerstörung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. Ein Projekt zur Zerschlagung von Arbeitnehmerrechten, ein Projekt zur Senkung von Löhnen und Renten. Und es ist ein Projekt von Deutscher Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley zur Ausplünderung der europäischen Steuerzahler. Und dass es dahin kommen konnte, dafür sind Sie alle gemeinsam verantwortlich. Sie, Frau Merkel, und Ihre schwarz-gelbe Koalition, für die es offenbar gar keine anderen Werte mehr gibt, als die, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden und von den Ratingagenturen benotet werden. Aber bitte schön, auch Sie, werte Damen und Herren von der vermeintlichen Opposition von SPD und Grünen, die sich zwar gern vor den Kameras als Regierungskritiker aufblustern, aber bisher nahezu jeder europapolitischen Schandtat dieser Regierung zugestimmt haben, so wie Sie es heute auch wieder vorhaben. Danke. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Die Frau, die da gerade gesprochen hat, wer war das denn? Wo hat die denn gesprochen? Das war Frau Sarah Wagenknecht vor dem Deutschen Bundestag zum Thema Europa. Neue Europa-Rettungsschirmgesetze, neue europäische Verfassungsänderung. Also ich hatte den Bild, das leider nicht vor mir auf dem Bildschirm, aber wenn das im Parlament war, ist es ja auf der einen Seite überraschend, dass da wirklich es offenbar noch Leute gibt in diesem Parlament, die vernünftige Sachen sagen. Ne? Aber ich habe es, obwohl ich den Bildschirm nicht vor mir hatte, die Leute, die anderen Abgeordneten vor mir gesehen, also zum Beispiel diese feisten, dickbäuchigen und stiernackigen Hinterbänkler von CDU und SPD. Ich habe förmlich deren überlegen spöttisches Grinsen gesehen, wie sie den Mund verziehen, wenn jemand sowas sagt. Ja, das stimmt, die feixen auch ordentlich. Da gibt's also auch diese, wie soll man das nennen, diese Schreihälse, die von hinten mit den Armen fuchteln, feixen und auch allerlei frauenfeindliche Sprüche dann loslassen oder eben dazwischen schreien. Was man hier nicht hört, die Kamera ist so eingestellt und die Mikros sind so eingestellt, dass man die so nicht hört. Man kann aber andere Mikros dazuschalten, dann hört man das Gefeix und das Gezeter und das Gejohle. Oder wie Herbert Wehner einmal gesagt hat zu den Abgeordneten der CDU: Was feixt ihr denn so, ihr Hundemeute? Diese Hundemeute ist da auch wirklich immer in Aktion. Gut, kommen wir zu den vermischten, kommentierten Meldungen und Katastrophen vom heutigen, ja, vom heutigen 15. Dezember 2012. Samstag, 15. Dezember 2012. Die erste Nachricht kommt aus Berlin. Lehrerproteste gegen Mittelkürzungen bei Schulen in mehreren Bundesländern. Die Schuldenbremse liefert Ausrede für Personalabbau und Lohnsenkung. Am Mittwoch in Bremen, gestern in Stuttgart und demnächst bestimmt auch anderswo. Die allerorts verfehlte Schulpolitik treibt immer mehr Menschen auf die Straße. Vorgestern waren es zu 3000 Lehrer, Eltern und Schüler bei einem politischen Wandertag, so hieß das, durch die Hansestadt an der Weser. Sie fordern, den Bildungsetat 2013 um 20 Millionen Euro aufzubessern. Die Regierungskoalition von SPD und Grünen hatte zuletzt beschlossen, die Klassengrößen anzuheben oder die Einrichtung zweier Ganztagsschulen zu verschieben. Ein ähnliches Bild am Donnerstag in Baden-Württemberg, Landeshauptstadt. Im Parlament beriet Grün-Rot den Kürzungshaushalt 2013-2014 und draußen machten die Betroffenen ihrem Unmut über massive Stellenstreichungen Luft. Auf Sturm stehen die Zeichen aber nicht nur dort. In Berlin sind die Lehrer in Aufruhr, weil der SPD-CDU-Senat ihre Arbeitszeitkonten abschaffen und sie auf diesem Wege um angesparte Freizeit bringen will. Vor einer Woche hatten 400 von ihnen vor der Finanz- und Bildungsverwaltung Krach geschlagen. Eine Petition der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, haben inzwischen fast 5000 Menschen gezeichnet. Dazu passt ein Bericht des Tagesspiegel vom Montag. Demnach beläuft sich der Investitionsstau an den Schulen der Hauptstadt auf über 1 Milliarde Euro. In einem Land, wo für jeden Schnickschnack genug Geld da ist, für jede noch so marode Bank genug Milliarden locker gemacht werden, fehlt es für die Schulen. Für das bislang größte Aufsehen hatten Mitte November Pädagogen in Sachsen gesorgt. Von ihnen waren mehr als 10.000 in einen dreitägigen Warnstreik getreten, um einen Alterszeittarifvertrag und höhere Gehälter durchzusetzen. Seither herrscht Weihnachtsfrieden, der sich aber erledigt haben könnte, sollten die für Mitte Januar angesetzten Gespräche zwischen Regierung und Gewerkschaft scheitern. Stunk gibt es aktuell auch in Niedersachsen. Dort begehren die Philologen gegen die schlechte Bezahlung der Gymnasiallehrer auf, während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft drastische Einschnitte bei Fortbildungen und Reisekosten beklagt. Was haben alle diese Fälle gemeinsam? Es fehlt überall an Geld. Wahlweise wird deshalb bei der Lehrervergütung, der Personalversorgung oder der Instandhaltung maroder Schulgebäude gekürzt. Oder es werden Schulen dicht gemacht wie in Sachsen-Anhalt, wo die Regierung mit der Schließung von bis zu 163 Grundschulen droht. Ganz egal, wo der Rotstift angesetzt wird, bezahlen müssen immer die Schüler mit Abstrichen bei der Unterrichtsqualität. Stets gleich klingt auch die Begleitmusik. Die Regierungsprogramme strotzen nur so vor guten Vorsätzen in puncto Bildung. Nur, wie soll das aufgehen, wenn im großen Stile Lehrerstellen gestrichen werden? Das fragte die Zeitung Junge Welt in ihrem Artikel über Kahlschlag. Der Artikel ist geschrieben von Herrn Ralf Wurzbacher, soeben zitiert in großen Teilen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Kommen wir zum Thema Flugverkehr und Totalüberwachung, Totalbespitzelung. Die Daten von Flugpassagieren, die von und nach Europa reisen, sollen künftig umfassend polizeilich registriert und überprüft werden. Das sieht eine neue EU-Richtlinie vor, die der Innenausschuss des Europäischen Parlaments am kommenden Montag beraten wird. Die Mitgliedstaaten werden darin verpflichtet, die Daten sämtlicher Fluggäste routinemäßig auf Auffälligkeiten zu filzen und, Achtung, 5 Jahre lang auf Vorrat zu speichern. Ein unglaublicher Vorgang. Erfasst werden sollen neben Namen, Adressen, Reisezielen und Kreditkarten auch Essensvorlieben, Sitzplätze, Telefonnummern, vermittelnde Reisebüros, mögliche Umbuchungen sowie weitere Details. Die Angaben sollen sofort nach Abfertigungsschluss den zuständigen Behörden übermittelt werden, nachdem sich, Zitat, die Fluggäste vor dem Start an Bord des Flugzeugs begeben haben und keine weiteren Fluggäste mehr an Bord kommen können, wie es in der Richtlinie heißt. Um die Datenlawine zu bewältigen, soll jeder Staat verpflichtet werden, eine eigene Polizeizentralstelle einzurichten, die sammelt, speichert, auswertet und weiterleitet. Dabei geht es nicht nur um das Herausfischen von Terroristen. Zu suchen sei auch, Zitat, nach Personen, die an einer terroristischen Straftat oder einem Akt schwerer grenzüberschreitender Kriminalität beteiligt sein könnten. Und das ist natürlich jetzt der Hammer. Da steht, Personen, die beteiligt sein könnten. Die Fahndung soll in Echtzeit laufen, während die Passagiere in der Luft sind. Die Albträume werden wahr, die totale Überwachung kommt. Der Datenfaschismus ist eingeleitet. Es gibt natürlich ein paar zaghafte Stimmen, die sich dagegen wehren. Zum Beispiel Jan-Philipp Albrecht, grüner Innenexperte im Europaparlament, warnt vor einem Paradigmawechsel in der europäischen Polizeipolitik. Der Modus der Terrorfahndung wird zum Alltagsgeschäft. Das heißt, ein Ausnahmegesetz der Terrorfahndung eben wird nun auf jeden angewendet. Jeder Bürger ist terrorverdächtig per se und wird als Terrorverdächtiger gefilzt, überwacht, beschnüffelt und behandelt. Das ist das Europa der heutigen Zeit. Der Spiegel kommt diese Woche mit einem Merkel-Porträt. Mit verschiedenen Sachen natürlich, aber ein Merkel-Porträt. Es geht darum, wer diese Frau eigentlich ist. Da gibt es ein paar böse Bilder, wo die Merkel wirklich sehr böse guckt. Da gibt es 2 Bilder, die sind, würde ich sagen, sehr emblematisch. Die Merkel guckt bitterböse. Und dann Merkel als Hitlerin, als Adolfine Hitlerin. Das ist das Bild, das die Griechen gerne von ihr zeichnen. Die Griechen haben natürlich noch immer nicht festgestellt, dass Hitler ein Mann war. Die denken, die Merkel kann also richtig einen Schnäuzer haben, einen Penis und auch als Hitlerin, als Adolfine Hitlerin durch die Landschaft geführt werden. Tolle Sache. Jedenfalls, der Spiegel sagt zu Merkel, und jetzt kommt etwas Lustiges, das bezeichnet auch das Verhältnis Deutschland-Griechenland. Natürlich hat die Krise auch ihre komischen Seiten, schreibt der Spiegel. Die Geschichte mit dem U-Boot zum Beispiel. Angela Merkel fängt an zu kichern. Es war schief, ja, das U-Boot. Dann prustet sie los, lacht, Tränen kullern über ihre Wangen. Sie kann nicht mehr weitersprechen. Schief, sagt sie und versucht sich zusammenzureißen. Sie schafft es nicht. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wird von einem unkontrollierten Lachkrampf geschüttelt. Die Geschichte, die Merkel nicht erzählen kann, geht so. Die Griechen bestellen in Kiel bei den Howaldtswerken Deutsche Werft ein hochmodernes U-Boot der Klasse 214. Als es fertig ist, weigern sie sich zu zahlen. Klar, Die griechischen Militärexperten, die eigens nach Kiel gereist sind, erklären, die Papanikolis, so heißt das U-Boot, so haben die das getauft, habe bei der Vorführung schon bei leichtem Seegang auf der Seite gelegen. Sie verweigern die Annahme. Die Deutschen hatten das Boot geprüft, gemessen, kontrolliert und nichts entdecken können. Es ist eine Schieflage, die offenbar ausschließlich hochverschuldete Griechen feststellen können und die noch Jahre später der Kanzlerin die Lachtränen in die Augen treibt. Tja, Griechenland. Manchmal, wenn es ganz schlimm wird, flüchtet sich Merkel in Galgenhumor. Es hilft alles nichts. Es muss ja weitergehen und am Ende bleibt es ohnehin an ihr hängen. Ja, das Boot ist schief. Stell dir vor, du bestellst ein Auto, setzt dich rein, das Auto ist nagelneu und du sagst, nö, da rattert irgendwas. Ich höre ein Geräusch. Kann ich nicht annehmen, das Auto. Wie ist denn die Geschichte weitergegangen? Wurde ja, das nachgebessert dann nee, am Ende? Nee, da kann man nicht nachbessern. Das funktioniert ja. Die haben einfach, die wollen nicht bezahlen. Und ich nehme an, die haben das dann Israel geschenkt oder haben das umgetauft statt Kapanopoulos, haben die das dann Ibn Gambur genannt oder irgendeinen lustigen Namen. Und dann hat das Israel natürlich. Oder Ben Hur. Gut, jedenfalls. Sie ist die Frau, so sagt der Spiegel, auf die Europa blickt. Kein anderer Politiker auf dem Kontinent erzeugt so viel Hoffnungen, aber auch so viel Hass wie sie. Wenn sie nach Griechenland fliegt, dann marschieren die Demonstranten in Nazi-Uniformen durch die Straßen von Athen. Aber ein Wort von ihr kann auch bewirken, dass ein Euroland vor dem Bankrott bewahrt wird. Sie ist es, die im Moment die Geschicke des Kontinents in den Händen hält. Wenn der Euro gerettet wird, dann wird das vor allem ihr Verdienst sein. Sollte der Euro zerbrechen, wird man umgekehrt sie zur Schuldigen machen. Themenwechsel. Es geht um die Lebensmittelvernichtung in Deutschland. Ein großer Teil, das wissen viele Menschen nicht, der Obst- und Gemüseernte wird vernichtet. Auch wegen unsinnig strenger Handelsnormen. Die Regierung reagiert natürlich wie immer hilflos auf ein Problem, das die Industrie erzeugt, beziehungsweise die mächtigen Verbände der Produzenten. Bauernverbände. Die EU hat zum Beispiel eine Richtlinie aufgestellt, die sagt, der Stiel einer Gurke darf nicht länger als 3 cm sein. Wenn nun Gurken geerntet werden, die Stiele, die sind einwandfreie Gurken, die Stiele von 4 cm haben, müssen die aussortiert und weggeworfen werden. Die dürfen nicht in den Handel kommen, weil die EG 3 cm festgelegt hat. Das ist nur ein Beispiel. Oder hier haben wir Ananas. Die maximale Neigung, Achtung, der Krone, eine Ananas, die hat so eine buschige Krone, darf nicht mehr als 30 Grad von der Längsachse der Frucht abweichen. Okay? Sonst muss die Ananas weggeworfen werden. Wird sie auch. Also das mit der Ananas kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber das mit dem Stiel von der Gurke, das eigentlich im Grunde, wenn man es recht überlegt, Verbraucherschutz. Weil wenn die statt 3-4 Zentimeter Stiel und hat, zahlst du das ja mit. Eben. Dann beim Gewicht. Ja. Richtig, oder du stichst dir die ins Auge, du kannst dich ja übel verletzen. Genau. Bei 4 Zentimeter. Gut, oder noch ein Beispiel, die Champignons. Gut, der Schnitt. Wenn man eine Champignon abschneidet, muss der Schnitt annähernd rechtwinklig zur Längsachse sein. Wenn die Champignon also ein bisschen schräg geschnitten ist, raus. Dadurch wird Folgendes eintreten. Rund 210 Millionen Tonnen Lebensmittel gehen jährlich in Europa im Lauf der Verwertungskette verloren. Rund 140 Millionen Tonnen davon, noch bevor sie zum Verbraucher gelangen. Bei Obst und Gemüse werden vor dem Verkauf schon mal 37% aussortiert und danach nochmal von uns, von den Verbrauchern, nochmal 19% weggeworfen. Da sind wir schon, ja, wir sind schon über 50%. Also über die Hälfte von allem, was angepflanzt wird, wird schon mal weggeschmissen. Noch schlimmer ist es bei Wurzeln und Knollen. Da werden 51% weggeworfen, also auch Kartoffeln, und 17% nachher nochmal vom Verbraucher. Discounterkultur und immer höhere Ansprüche der Kunden haben in Deutschland eine Wegwerfmaschinerie entstehen lassen, die Obst und Gemüse allein nach optischen Kriterien selektiert. Was nicht schön genug ist, fliegt raus. Offizielle Normen und interne Schönheitsstandards des Handels sind der Grund für die Verschwendung. Doch auch die Kunden, also wir, tragen Schuld, weil wir sonst meist nur noch makelloses Obst und Gemüse kaufen wollen. Größere Verlierer sind natürlich jetzt kleinere Bauern, und auch die Umwelt. Kleinere Biobauern zum Beispiel, die völlig hässliche, leckere Kartoffelchen anbieten, die haben keine Chance auf dem Glitzermarkt. Auch wenn die Kartoffeln nach nichts schmecken, wenn die genetisch behandelt sind und aus irgendwelchen riesigen Treibhäusern kommen, müssen die sehen toll aus und werden gut verkauft. Die werden platziert, die Leute kaufen die. Während die leckeren, kleinen, ein bisschen krummen Knollen, die wirklich auch Vitamine haben und Stoffe, die der Körper braucht, die werden weggeschmissen. Wie gesagt, 140 Millionen Tonnen Lebensmittel gehen laut einer Studie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in Europa jährlich verloren, noch bevor der Verbraucher sie kauft. Bei Obst und Gemüse ist der Spund besonders groß. Ein Fünftel der Ernte verlässt gar nicht erst den Bauernhof, weil es wegen Schönheitsmakeln keine Abnehmer findet. Bei Lagerung, Waschen und Verpackung sowie im Handel werden noch einmal 17% der Gesamtmenge aussortiert. Unglaublich. Gut, dann gibt's noch die Konservenindustrie. Manche Ladung wird dann noch zu Dosengemüse und Dosenobst verwurstet, kann man nicht sagen. Das ist ja keine Wurst, aber verbraucht. Die Musik ist übrigens Punk-Jazz. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Das klingt doch ein bisschen... Bisschen. Was? Was sagtest du? Entschuldigung? Pervers. Pervers. Vielleicht. Gut. Dann vielleicht noch zum Schluss der große IKEA-Report. Der Spiegel kommt an die Kioske mit einem Titelbild. Da sehen wir IKEA. Wir sehen das gelbe Logo, das gelb-blaue Logo, die Legende vom ehrlichen Möbelhaus. Träumst du noch oder liest du schon? Liest du schon natürlich den IKEA-Katalog? IKEA intern. Und der Spiegel versucht da, ein paar pikante Details auch ans Tageslicht zu befördern. Der Report ist sehr, sehr lang, in bester Spiegelmanier, gespiekt mit tausenden von Zahlen, Details. Die Story erstmal. Es geht um den Namen. Vielleicht erklärt das, warum manche Kunden den Namen IKEA geradezu mit Liebe aussprechen. Vielleicht erklärt es auch, warum der 86-jährige IKEA-Gründer Ingvar Kamprad von den hereinströmenden Menschen gefeiert und geherzt wurde, als wären alle auf einem Verwandtschaftstreffen, als er kürzlich in Almhut einen neuen Store eröffnete. Store heißt das, das heißt nicht mehr Geschäft, das heißt Store. IKEA ist die erfolgreichste Möbelmarke der Welt, Einrichter der globalen Mittelschicht, eine Geldmaschine. Weltweit gibt es kein Entkommen vor dem Latte Macchiato Glas Pokal, dem Landhaussofa Ektorp, dem Couchtischchen Lack und dem allein 45 Millionen Exemplaren des Bücherregals Billy. Ich weiß nicht, ob ihr eins zu Hause habt. Hast du einen Billy zu Hause, Werner? Nicht nur Billy, sondern alle anderen Sachen auch natürlich. Ja? Du auch? Billy habe ich nicht, aber ich habe Expedit oder ja, wie das heißt, Hermann und aha, so. Hast du auch einen Inbus-Schlüssel? Klar, ne? Mehrere wahrscheinlich. Die Inbus-Schlüssel, das sind diese typischen IKEA-Schlüssel. Ja, genau, also, stimmt. Nee, aber wenn die, wie du sagst, weltweit der größte Mittel, wie hast du gesagt, Mittelklassen, der Versorger, Versorger der Mittelschicht mit Möbeln sind, dann müssen sie jetzt anfangen umzudenken. Die Mittelschicht ist ja dabei zu verschwinden. Ja, ja, die bricht weg. Dann müssen sie sich jetzt auch auf das Luxussegment umorientieren. Es werden natürlich wieder neue Mittelschichten organisiert. Zum Beispiel in China entsteht wohl gerade so etwas wie eine Mittelschicht, die auch fleißig konsumiert. Dann gibt es noch den berühmten Sessel Poem. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der Vorläufer des Klassikers Poeng. Das ist dieser Sessel, der so wippt. Der ja, den habe ich auch, den ja. Poeng. Ja, dann gibt es eine ganz interessante Meldung. Und zwar, angeblich wurde jeder 10. Westeuropäer in einem IKEA-Bett gezeugt. Bei uns kann das nicht der Fall sein, bei Werner und mir, wir sind ja schon, wir sind zu alt. Aber du vielleicht, wurdest du vielleicht in einem IKEA-Bett, hast du da mal nachgeforscht? Das musst du unbedingt noch raus. Deine Eltern gemacht haben. Das kriege ich raus. Nächste Woche, wenn ich zu Hause bin, werde ich dann nachforschen. Frag deine Eltern, frag und sag, das wäre eine wichtige Sache, das sind die Leute vom Niemandsland, wollen das wissen. Cool. Hast du auch noch was darüber zur Vergangenheit von diesem Ingmar Kamprad? Ja. Der war ja ein glühender Verfechter und Sympathisant der Nazi Partei gut. Zu seiner Zeit. Ne? Ja. Und auch danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat er immer noch rechtsradikale Gruppen unterstützt, finanziell. Ja. Ist, steht da auch noch was? Ja, ja, da bringt ihr auch was zu. Okay. Vielleicht mal kurz was zu dem Namen auch. Ingvar Kamprad gründete IKEA 1943. Der Name steht für I für Ingvar, K für Kamprad, E für Elmtarit, das ist der Hof seiner Eltern, der Bauernhof, und Agunjarit, das ist das Heimatdorf, also IKEA. Der hat übrigens zuerst Stifte, Portemonnaies, Bilderrahmen, Tischläufer, Uhren, Schmuck und Nylonstrumpfhosen verkauft, bevor er sich auf die Möbel gestürzt hat. Ein paar interessante kleine Anekdoten am Rande vielleicht der großen IKEA-Story. 1983 eröffnet IKEA einen Laden in Saudi-Arabien mit 6000 Mitarbeitern. Eine Ladenkette. Es gab dann ein Problem mit den Katalogen. Die IKEA-Kataloge sind in allen Ländern der Welt gleich, nur in Saudi-Arabien nicht. In Saudi-Arabien sieht man keine Frauen im IKEA-Katalog. Weil das ist schamlos. Schamlose Weibergesichter der Öffentlichkeit darzustellen, das ist Sünde und das müsste eigentlich bestraft werden. Und das respektiert IKEA natürlich. Saudi-Arabien. Unsere schöne IKEA-Welt. Noch ein paar kleine Details aus diesem IKEA-Paradies. Wer Interesse hat, kann diese ganze Reportage nachlesen. Im Spiegel von dieser Woche. IKEA richtet die Heimwerkernation Deutschland genauso ein wie das kitschverliebte Amerika und das konsumverrückte China. Der IKEA-Katalog hat eine Auflage von 212 Millionen Stück und er ist überall gleich, wenn IKEA nicht gerade Frauen aus den Seiten retuschiert, wie gerade gesagt, und in Saudi-Arabien geschehen. Bahrain und diesen kleinen Golfdiktaturen, unseren Freunden aus den Golfdiktaturen natürlich auch. IKEA produziert Jahr für Jahr 50 Millionen jener Inbus-Schlüssel, mit deren Hilfe wir, also die Kunden, aus Einzelteilen unser Zuhause zusammenschrauben. Jeden Tag schieben IKEA-Kunden in ihren Einkaufswagen 7,5 Millionen jener flachen Möbelpakete, für die der Konzern berühmt ist, aus den Filialen. Das sind 1 Million mehr als McDonald's weltweit klassischer Hamburger verkauft. IKEA ist eine Geschmackskrakel, der sich immer weiter ausbreitet. Ein Geschmackskraken, der sich ausbreitet. Die Krake ist feminin. Eine Krake, die sich ausbreitet, ein Kraken, der sich ausbreitet. Es ist eines jener wenigen Konsumsymbole, die weltweit verstanden werden. Es ist eine der wenigen Marken, die nicht bloß für Produkte stehen, sondern für eine Lebenswelt, einen Lebensstil. Wir sind alle Bürger des IKEA-Planeten. Wir sind alle Bürger der IKEA-Republik. IKEA hat ja auch mal damit kokettiert, sich als freie Republik IKEA zu bezeichnen. Vielleicht noch etwas Interessantes. IKEA hat eine Verkaufsfläche weltweit, das ist auch ein interessantes Detail, von 9,5 Quadratkilometern. Das ist also, zum Vergleich haben wir mal Monaco. Monaco hat nur 2,0 Quadratkilometer. Das heißt, IKEA, allein die Verkaufsfläche ist ein Riesenstück von diesem Planeten. So, das war ein bisschen länger jetzt mit IKEA. Noch eine letzte Meldung, dann seid ihr dran. Werner, dann wirst du uns etwas erzählen. Aber vielleicht noch etwas sehr Pikantes. Wusstet ihr eigentlich, dass Al Campino von den Toten Hosen einen Bruder hat? Werner, wusstest du das? Nee. Der tote Hosensänger. Das wusste du weißt das, ne, Victoria? Der heißt Michael Frege. Campino heißt ja auch Frege. Und dieser Michael Frege, Achtung, ist Insolvenzverwalter der deutschen Lehmann-Tochter. Gut? Und der kriegt riesige Honorargebühren. Und zwar dieser Insolvenzverwalter kriegt mehrere hundert, ich glaube 480 Millionen Euro bekommt das Anwaltsbüro, wo der Campino-Bruder Frege arbeitet, praktisch als Aufwandentschädigung dafür, dass sie die Lehmann-Dependance in Deutschland abwickeln. Der Spiegel schreibt, Frege wirkt mitgenommen. Bislang stand vor allem sein Bruder Campino, Sänger der Punkband Die Toten Hosen, auf den Titelseiten der Boulevardzeitungen. Doch zuletzt geriet auch Frege, der ist 53 Jahre alt, in die Schlagzeilen. Als Insolvenzverwalter der deutschen Einheit der amerikanischen Pleitebank Lehman Brothers. Freges Kanzlei könnte für ihre Arbeit hunderte Millionen Euro bekommen. Tote Hosen, volle Taschen, schrieb die Bild-Zeitung. Und brachte dann das Foto der beiden ungleichen Brüder. Der Spiegel bringt jetzt ein langes Interview mit diesem Frege-Bruder. Lohnt sich aber nicht, das zu lesen, da erfährt man so gut wie nichts. Dieser Bruder macht ein Kummergesicht, stellt sich als Biedermann dar, und verteidigt eben diese Millionen, die seine Anwaltskanzlei bekommt, eben mit der Begründung, er habe auch ein großes Risiko, er würde persönlich haften. Und man sieht hier das Kummer-Sorgengesicht dieses Lehmann-Agenten in Deutschland. So treten sie auf. Wie unser Wirtschaftsminister hier, der kommt ja auch von Lehman Brothers. Herr Richtig. De Guindos, ja. Der sieht auch immer so bekümmert aus. Ne? Ja, die gucken bekümmert rein. Auch weil er so viel Verantwortung hat. Verantwortung, die drückt sie nieder. Ich möchte diesen Nachrichtenblock, diesen Katastrophenblock mit einem Nietzsche-Zitat beschließen. Nietzsche sagt, die Selbstsucht ist bei Dieben, Räubern, Wucherern und Spekulanten im Grunde anspruchslos und bescheiden genug. Man kann ja nicht leicht weniger von den Menschen wollen, als wenn man nur ihr Geld will. Und er sagt hinzu, stehlen ist oft seliger als nehmen. Darf ich dann noch auch Goethe zitieren aus Faust? Ne? Natürlich. O glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Aber was mir noch besser gefällt ist, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Darum geht's. Wir müssen noch mehr machen, als nur hier bei Niemandsland Worte zu wechseln. Immer für Sie da. Ihre Better Life GmbH. Ja, das Nachtleben kennen Sie nur von Partys daheim. Im Club stehen Sie ganz allein da oder kommen gar nicht erst rein. Doch Sie wären gerne im Mittelpunkt, interessant und cool. Und wollen nicht mehr im Abseits stehen, dann hören Sie ganz gut zu. Erstens brauchen Sie ein Markenzeichen, weil's ohne nicht klappt. Vielleicht eine Schlangenlederweste oder einen rosanen Frack. Ein verchromten Spazierstock, einen silberglänzenden Scheitel. Was ist scheißegal, Hauptsache man erkennt sich von Weitem. Das kommt nicht cool, wenn man der Erste im Club ist. Da müssen Sie sich beruhigen, seien Sie doch etwas geduldig. Kochen Sie sich einen Tee, aber kommen Sie ja nicht vor zwei Jahren. Denn je wichtiger man ist, desto später erscheint man. Dann begrüßen Sie den DJ und den Typ an der Bar und erzählen Sie der Szene, wo Sie heute überall waren. Zuerst auf einer Filmpremiere, naja, war ja ganz nett. Danach eine Bareröffnung und dann noch ein illegales Fest. Und ich sag's Ihnen, Sie werden merken, wie neidisch die gucken, weil Sie zugeben müssen, dass Sie davon leider nichts wussten. Und ja, nicht tanzen, nicken Sie nicht mal im Takt und nicht zu lang bleiben, checken Sie bitte nur ab. Machen Sie das nach Tage, sorgen Sie überall für Gesprächsstoff und dann werden noch Sie bald sagen, na also, es geht doch. Wir sind immer für Sie da. 24 Stunden am Tag. Wir sind immer für Sie da. Ihre Better Life GmbH. Wir sind immer für Sie da. Greifen Sie zum Telefonapparat. Wir sind immer für Sie da. Was immer es ist, wir machen es klar. Der dich erhört. Und dein ganz eigener Jesus. Einer, der dich berührt, der dich verführt. Du fühlst dich klein und du bist allein. Fleisch und Wein am E-Mail-Schrein. Schalt ein, den Empfänger, ich mach dich zum Jünger. Nimm die zweite Wahl, teste mich einmal. Klicke hier und beichte mir. Red's dir von der Leber, ich bin ein Vergeber. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube mir. Dein ganz eigener Jesus, einer, der dich nicht stört, der dich erhört. Dein ganz eigener Jesus, einer, der dich berührt, der dich verführt. Du fühlst dich klein und du bist allein. Fleisch und Bein am E-Mail-Schrein. Schalt ein, den Empfänger, ich mach dich zum Jünger. Rätsel von der Leber, ich bin ein Vergeber. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube. Schalt ein und glaube mir. The world, I'm Madame Bikun, fi barnamej Niemandsland. Kentmennaw hed barnamej yajebkom. Niemandsland. Sawtou l-hurriya. Niemandsland 91.4 FM, hier bei Kontrabanda. Die letzten 20 Minuten unseres Programms sind jetzt angebrochen. Wir haben Besuch im Studio. Hallo. Hallo. Wie heißt du denn? Ich heiße Annika und komme aus Deutschland. Annika aus Deutschland. Mhm. Und aus welcher Gegend oder aus welcher Stadt in Deutschland kommst du? Ursprünglich aus dem schönen Ostwestfalen, aus Reda-Wiedenbrück. Und momentan studiere ich in Dortmund und wohne da auch. In also Dortmund? Im Pott. Ja, da hatte ich einen Onkel, Onkel Willi aus Dortmund. Ja. Und was studierst du? Ich studiere angewandte Literatur- und Kulturwissenschaft. Mit den Schwerpunkten Politik und Wirtschaft noch. Also so ein bisschen was von allem nicht so richtig. Genau wie deine Freundin Viktoria, ne? Ja, so ähnlich. Habt ihr euch auch über das Studium kennengelernt oder? Nein, wir kennen uns schon seit der 7. Klasse eigentlich, ganz lange. Das heißt, ihr seid schon ganz alte Schulkameradinnen. Genau, und wir haben viel gemeinsame Zeit in Bielefeld verbracht. Aha. In Bielefeld. Also noch ein Beweis dafür, dass Bielefeld existiert. Es existiert, du kannst es also bestätigen, Annika, dass Bielefeld wirklich existiert. Und wie gefällt dir Barcelona? Das ist eine Frage, die stellen wir allen. Wunderschön. Also ich bin jetzt zum vierten Mal da. Eigentlich war ich immer nur hier, um Viktoria zu besuchen. Und auch meistens immer nur recht kurz. Aber ich komme immer wieder gerne hierhin zum Feiern, zum Einkaufen. Einfach, um hier durch die Straßen zu laufen, die Atmosphäre mitzunehmen. Also ich finde es ganz toll hier. Selbst jetzt im Winter ist es schön, hier durch die Straßen zu gehen. Ja, vor allem heute, als ich hier gerade zu dem Sender hingelaufen bin, war ganz wunderbar. Sonne scheint so ein bisschen durch die Palmen und bei uns in Deutschland war halt bis gestern alles noch verschneit. Du hast einmal beim Radio gearbeitet, beziehungsweise hast mit Radioarbeit zu tun gehabt, ist das richtig? Das hatte Viktoria erzählt. Immer noch. Genau, also nicht in der Vergangenheit. Ich arbeite im Moment bei einem neu gegründeten Jugendradiosender. Dein FM OWL nennt sich das. Ich weiß nicht, wer in Deutschland vielleicht sowas wie Planet oder Big FM, so größere Jugendradiosender kennt. Das geht so in die Richtung. Ja, und wenn du den Namen sagst, ich guck mal, habt ihr eine Internetseite? Ja. Vielleicht kriege ich euch rein. www.deinfm-obl.de. Kann ich direkt noch ein bisschen Eigenwerbung hier loslassen. Kannst du mal buchstabieren? Dein FM. Dein FM, also dein wie yours? D-E-I-N-F-M. Minus. Ja. Ein Minus. Minus, Moment. Mhm. Also ich muss jetzt die Minus-Taste drücken. Okay. Genau. Minus und dann OWL. Okay. Ich hab's ja noch nicht. Mann. Ach so. Die spanischen Tastaturen sind auch ein bisschen anders. OWL? Ja, positive Tastatur. Genau, OWL und dann .de. .de. Mal gucken, ob ich die Minus... Gespannt. Mit der Minus-Taste bin ich hier nicht ganz sicher. Ah, und es baut sich was auf. Ja, ah, ja, genau, so das ist es. Dein Leben, deine Musik. Aul. Grün leuchtend. Ja, Aul wie Eule, ne? Mhm. Aber wir sprechen es OWL aus. OWL, ja. Gut. Steht für Ostwestfalen. Ja, Lippe, da haben wir gleich Vote Your Song. Mhm. Hier ist Jennifer Lopez, Nummer 1. Genau, kannst Pussycat du direkt für deinen Dolls, Lieblingshit abstimmen. Swedish House Mafia, Tamita. Ja, erzähl doch mal ein bisschen zu dem Radio. Was ist das für ein Projekt? Ist das mehr kommerziell oder ist das unabhängig? Oder wie? Also es ist schon recht kommerziell, muss ich zugeben. Ist gesponsert von den Lokalradios in OWL. Aha. Sozusagen, dass die Mamis und Papis der Lokalradios da abends halt mal ihren Nachwuchs an die Mikros lassen. Mhm. Und ist eine ganz coole Sache. Läuft jetzt seit, ich glaube im Februar, März haben wir angefangen, das zu planen. Also das Projekt stand natürlich schon länger, auch die finanziellen Sachen werden ja schon Jahre davor irgendwie, bis das alles in die Wege geleitet ist. Und so ab März haben wir mit den redaktionellen Sachen angefangen, uns die Kategorien ausgedacht, die wir in der Sendung haben wollen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, siehst du, da ist sowas wie Partykompass, der Dein-FM-Fahrstuhl, da stellen wir immer lokale Bands vor, dann Trendscout, irgendwie ein hottest Track der Woche. Solche Sachen. Und also wirklich auf Sendung gegangen ist es, meine ich, am 1. Juni hatten wir, glaube ich, ein Datum. Und es läuft halt, also es gibt den Online-Stream, den kannst du da auf der Seite auch direkt anklicken und einfach nur die Musik hören. Und wirklich mit Moderation und Beiträgen laufen wir dann freitags und samstag von 22 bis 24 Uhr auf allen Lokalsendern in OWL. Und muss man schauen, wie es mit dem Projekt weitergeht, ob es sich vielleicht irgendwann auch mal eine eigene Frequenz bekommt und nicht nur die Lokalradio-Frequenz bestückt sozusagen. Und ja, ich bin gespannt drauf, aber bisher macht es mir super Spaß. Also seit ein paar Monaten moderiere ich da auch selber. Vorher habe ich hauptsächlich nur Beiträge gebaut und ja, ist eine super Sache. Beiträge gebaut, erklär mal, wie funktioniert das? Machst du Interviews oder dokumentierst genau, also du Themen? Zum Beispiel mit einer Band, dass ich irgendwie zu einer lokalen Band fahre, die dann in unseren DeinFM Fahrstuhl sperre sozusagen. Dann haben wir halt einen schönen Fahrstuhlton, dass eine Tür schließt und dann haben die eine Minute Zeit, sich sozusagen vorzustellen und das war's auch schon und ja, dann kommt das Lied von denen, wird dann ausgespielt. Warum nur eine Minute? Ist das so eine vorgegebene Zeit, die ihr habt? Oder? Richtig, also wir legen halt sehr, sehr viel Wert einfach auf Musik. Wir sind hauptsächlich ein Musikprogramm und der Wortanteil ist relativ reduziert. Also es ist halt ein Programm, was man wirklich abends vor der Party gut einfach nebenbei hören kann und es ist halt wirklich viel Augenmerk auf die Musik und zwischendurch sind dann halt so witzige kleine Stücke und dieser Fahrstuhl zum Beispiel, das Interview soll dann halt auch schön kurz und knackig sein. Klar, viele Bands würden sich dann auch gerne ein paar Minuten mal vorstellen, aber dafür verweisen wir dann immer noch auf die Internetseite, wo dann noch ein ausführlicheres Interview und noch ein Text über die Band ist und der Song auch nochmal nachgehört werden kann. Und Bands, sind das immer lokale Bands bei euch aus der Gegend oder wie wird das gehandhabt? Genau, ja? Lokale Bands. Gibt's da denn so viele in Bielefeld? Ja, also ich war überrascht, doch. Oder sind das Schauspieler, die so tun, als wären sie... Genau, die existieren eigentlich gar nicht. Schauspieler aus anderen Städten, die sich als Band ausgeben und sich dann interviewen lassen. Nee, die klingen ja auch gut. Also wenn, dann sind es sehr, sehr gute Schauspieler. Gut. Wie viele Leute seid ihr im Radio? Also wir sind im Moment ein festes Moderatorenteam von 5 Leuten, wechseln uns dann am Wochenende immer ab und dann haben wir halt... noch ganz viel Nachwuchs, der vielleicht mal irgendwann hinters Mikro kann und im Moment dann halt auch so Sachen wie den Partykompass macht. Und da sind wir vielleicht insgesamt ein Team von 15 Leuten. Aber auch jetzt nicht zentral unbedingt, sondern über ganz OWL verteilt. Teilweise sitzt auch jemand in Köln, der dann nur Sachen mal rüberschickt, die er produziert hat. Ja. Ja. Bist du hier auch auf dem Bild? Ich guck mal. Ja, du bist hier in so ja, einem genau. Art Zebra-T-Shirt. Das bist ja, du, ne? Ja, als Zebra mit verkleidet, den, das bin ich. Als Zebra verkleidet. Genau. Genau, Annika, du hattest auch noch eine Frage, ne, zu unserem Sender hier. Genau, ich wollte wissen, wie lange es euch überhaupt schon gibt hier, weil ich habe da, gut, ich wohne auch nicht in Barcelona, ich habe da noch nie vorher was von mitbekommen. Leicht zu beantworten, heute am 15. Dezember 2012, exakt 22 Jahre und deshalb ist heute Abend eine Fete, in Memoriam del Nacimiento, im Angedenken an die Geburt von Radio Contrabanda. Dann herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Danke. Contrabanda wird 22 und Niemandsland wird 15 nächstes Jahr. Also wir sind noch ein paar Tage 14 und dann werden wir 15. Dann, wir sind also voll in der Pubertät im Moment hier. Ja, da würdet ihr ja gut zu unserem Programm passen. Also unsere Hörer von DeinFM sind auch eher so 15. Ja? Pubertierende. Ja. Ah ja. Und ihr konzentriert euch auf die Musik, aber sag mal bitte, wer wählt die Musik dann eigentlich aus? Außer jetzt die lokalen Bands, aber gibt es auch internationale Musik? Ich sehe hier die... Genau. Sind also, das so die normalen Hits, die auch im kommerziellen richtig, Radio laufen? Also wir legen halt viel Wert darauf, dass es wirklich neue Sachen sind. Es wird auch mal was Gutes, Altes gespielt. Es bewegt sich halt mehr so im Bereich R&B, Black, ein bisschen House dabei. Halt, was man so abends auf Partys ja. hört zum Weggehen. Hip-Hop hören die Leute nicht, ne? Auf Partys, oder? Wenig. Also wir haben schon mal... Gut, das fällt jetzt nicht unbedingt in die Kategorie Hip-Hop, ein ja. Lied von Seed oder so dabei, aber aha. Crow hören wir, spielen wir auch sehr viel. Hatten wir gerade. Ja. Ach ja, Crow, ja. Ob man es jetzt als Hip-Hop bezeichnen kann, ja, schon eher in die Kategorie, ne? Euer Sender ist ein 24-Stunden-Sender, ist das richtig? Ihr macht ja, 24 Stunden rund um die Uhr Musik? Musik, genau, die läuft 24 Stunden rund um die Uhr und das wirkliche Programm mit Wortanteil... läuft dann freitags und samstags nur am Wochenende 2 Stunden abends. Ah ja. Und Die Reichweite der Sendeanlage überstrahlt ihr ganz Bielefeld vom Zentrum Bielefelds oder wie? Nee, die überstrahlt ganz OWL. Also wir senden von einem Sender aus in OWL auf 5 Lokalradiostationen. Also wir decken im Prinzip von Paderborn über Detmold, Minden, alles ab, den ganzen Bereich. Und Hörerecho habt ihr auch? Kann man euch anrufen? Und natürlich, wir freuen uns immer sehr über Anrufe. Wir haben eine Facebook-Seite, da freuen wir uns, wenn Musikwünsche gepostet werden. E-Mail-Adresse wird an dem Abend halt, wenn wir senden, mehrmals durchgesagt. Wir freuen uns über E-Mails, Musikwünsche, Anrufe, alles. Aber dass mal der Bischof aus Paderborn anruft und sich irgendwelche konkrete Musik beklagt, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Das ist noch nicht vorgekommen, okay. Nee, aber vielleicht hört er auch einfach nicht so spät dann abends. Dann provoziert doch mal ein bisschen, mal sehen, ob da was kommt. Gut, also ihr seid ein Unterhaltungsradio für junge Leute, die sich auch für die Partys fit und warm machen. Besonders am Wochenende, ne? Genau. Und was kannst du uns noch erzählen über die Arbeit bei dem Radio an... Ja, es macht sehr viel Spaß. Ding. Also ich habe halt sonst auch schon so Erfahrungen im normalen Lokalfunk gemacht, Erfahrungen beim Uniradio bei uns in Dortmund. Und jetzt dieses DeinFM-OWL-Projekt macht mir einfach sehr viel Spaß, weil es ja einfach sehr... Man hat keine Grenzen im Prinzip so viel. Also beim Lokalradio muss man ja immer so ein bisschen aufpassen. Oh, darf ich das jetzt? Es fühlt sich da irgendwer ein bisschen auf den Schlips getreten von den Hörern. Und das ist einfach viel näher halt so an unseren Hörern dran, die wir ansprechen wollen. Also wenn man sich vielleicht da abends im Studio steht und sich jetzt eine Gruppe von 15-, 16-Jährigen vorstellt, mit denen man spricht, dann duzt man die halt auch. Also wir siezen oder sprechen auch nicht im Plural von unseren Hörern. Es ist immer du hörst dein FM und... ja, ich mag es einfach sehr, sehr gerne und also es sind auch schon viele witzige Sachen irgendwie bei rausgekommen, auch so, was meine Kollegen teilweise an Beiträgen bauen, wenn die irgendwie, wir haben auch so Kategorien wie Filmcheck oder Trendscout halt, dann werden da auch mal ein bisschen ironisch oder kritisch halt irgendwelche neuen Trends so ein bisschen in einer Minute verpackt halt im Prinzip so aufs Korn genommen und ja, also ich höre es auch so persönlich, wenn meine Kollegen moderieren, wenn ich nicht dran bin am Wochenende, höre ich es auch sehr, sehr gerne, obwohl ich jetzt vielleicht eigentlich über die Zielgruppe schon so ein bisschen hinaus bin. Ja, toll. Sag doch nochmal die Internetadresse für Hörer, die uns jetzt gerade hören und vielleicht neugierig geworden sind und gerne reinhören möchten. Genau, das wäre www.deinfm, zusammengeschrieben, dann das -owl.de. Wie die englische Eule. Dann seid ihr praktisch gezwungen, per Du mit den Leuten zu sein, sonst müsstet ihr ja im Plural die Webseite ändern, ne? Genau. Ihr und euer FM, aber so ins dein genau, FM. Genau, das ist dein FM. Ja, das ist immer die Frage, wie weit geht man mit der Anrede, mit dem Ankumpeln? Wir hier benutzen beides. Ich sage, meine Damen und Herren und liebe Hörerinnen und Hörer, ich versuche beide anzusprechen, weil ich möchte natürlich nicht jeden ankumpeln, der uns gar nicht kennt und dann so auf Du machen. Aber andererseits denke ich auch, es gibt Leute, die erwarten das von einem alternativen Radio, dass man sich duzt. Und ich glaube, das Beste ist, man macht beides, oder? Du korrigierst dich ja dann ja immer auch gleich. Meine Damen und Herren, wie geht's euch? So, gut, wir müssen gleich raus. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ja, dann fange ich gleich nochmal an, nachdem wir schon zwei Sachen angekündigt haben. 17.30 Uhr, Plaza Universidad. 20 Jahre San Pedro, diese Solidaritätsdemonstration gegen diesen Mord, den ein Polizist begangen hat gegen einen jungen Mann in Hospitalet. Dann, wie gesagt, heute Abend ab 20 Uhr Radio Contrabanda, Anniversari, 22 Jahre. Wo nochmal lokal Reina d'Africa in Carré Bolivar Nummer 10, am besten von der U-Bahn-Station Vallcarca aus. Dann geht's weiter. Morgen Abend ist noch ein sehr wichtiger Termin, 9 Uhr im Nou Camp. Es spielen Barça gegen Atletico oder auch Messi gegen Falcao, wie man gerade will. Und weil es nicht hundertprozentig sicher ist, ob wir uns nächsten Samstag nochmal hier sehen, gleich nochmal eine Ankündigung. Weihnachten lässt sich ja schlecht umgehen, ob du willst oder nicht, das kommt auf dich zu. Aber es gibt jetzt dieses Jahr eine Möglichkeit, Weihnachten einmal anders zu feiern. Und der Hinweis kommt von unserem alten Kumpel Bammel, Weihnachten einmal anders. Bloody Xmas oder die zombifizierte Weihnachten. Und der Hinweis, also wie gesagt, von Bandel für alle Freunde und Freundinnen des schlechten Geschmacks. Es wird neben den Platten, DVDs, Bücher, Horror, Zuckerkram, Bloody Mary Bar oder aus irgendwelchen Ständen Musik vom DJ Oscura geben. Weihnachtszombie, Schminkwettbewerb und solche Geschichten. Dann Bammel, also ein klassisches Anti-Weihnachtsfest natürlich für alle Freunde des gruseligen Humors. Weihnachten alternativ. Also Bammel höchstpersönlich wird dann noch am Nachmittag zwei Filme vorführen. Das ist einmal Noche de Muerte, Noche de Paz von 1984. Das wird um 16 Uhr sein. Und gleich anschließend um 17.30 Uhr Navidades Negras von 1974. Das Ganze findet statt, dieser Bloody Christmas Market im Spy Giove de la Fontana in Carre Grande Gracia 190 Metro La Fontana. Also übernächsten Sonntag am 23. einen Tag vor Heiligabend. Geht von 12 Uhr nachmittags bis 9.30 Uhr am Abend. Wir müssen raus. Tschüss, Werner. Ein wunderschönes Wochenende. Gleichfalls. Danke, Annika, dass du hier gewesen bist heute und uns etwas Tolles erzählt hast. Nächstes Mal kommt ein bisschen früher, wenn du kannst. Victoria, ich habe dir ein Lied noch ausgesucht. Oh, danke. Für deinen Abschied. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du hier warst. Es hat Spaß gemacht mit dir. Du warst eine sehr tolle Mitarbeiterin hier, Praktikantin, Vekaria hier im Niemandsland. Vielen Dank auch an euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, du wirst auch in Zukunft unserem Sender und unserer Sendung treu bleiben und uns das auch weiterhin hören. Ja. Niemandsland. Niemandsland verabschiedet sich von dir. Tschüss, Victoria. Tschüss. Jo, meine Damen und Herren, das war's für heute. Wir senden nächsten Samstag wieder live von 10 bis 12 Uhr hier auf 91.4 FM. Contrabanda. Agur, jau, adeo. Halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Alles, was ich will.